Danny will um jeden Preis vermeiden, dass an seinem Trailer wieder ein Streifenwagen auftaucht, weshalb er um 9:30 an der Einfahrt von Oak Grove steht und mit den Händen in den Hosentaschen darauf wartet, dass man ihn abholt. Er denkt daran, wie übel er den anonymen Anruf vermasselt hat. Gelungen ist ihm dabei nur, sich in noch größere Schwierigkeiten zu bringen, und er denkt an Gelbert. Dessen Kollegin macht ihm keine Angst, Gelbert hingegen schon. Weil Gelbert bereits sein Urteil gefällt hat und Danny lediglich eine Geschichte über einen Traum dagegen aufbieten kann, die nur wenige Leute glauben würden, nämlich solche, die wie Becky das Skandalblatt Inside View lesen. Naja, eine Sache spricht allerdings stark zu seinen Gunsten. Er hat die Frau nicht umgebracht. Wie sich herausstellt, hätte er auch vor dem Trailer warten können. Der Polizist, der ihn abholt, fährt ein Zivilfahrzeug. Er trägt zwar seine Uniform, aber wie er so am Lenkrad sitzt, die Mütze auf dem Beifahrersitz und mit oben offenem Hemdknopf, könnte er ein ganz normaler Bürger sein. Er öffnet das Beifahrerfenster. »Sind Sie Coughlin?« »Ja, darf ich neben Ihnen sitzen?« »Tja, ich weiß nicht recht«, sagt der Polizist. »Er ist jung, bestimmt nicht älter als 25. Sie befinden sich in Kansas, aber er verströmt die Lässigkeit eines kalifornischen Surfers.« »Werden Sie mich attackieren?« Danny grinst. »Vor nachmittags attackiere ich für gewöhnlich niemanden.« »Na gut. Dann dürfen Sie wie ein großer Junge vorne sitzen, aber tun Sie mir einen Gefallen und lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann.« Danny steigt ein und legt den Sicherheitsgurt an. Der Computer am Armaturenbrett ist ausgeschaltet, aber im Polizeifunk murmelt es ständig vor sich hin, allerdings zu leise, als dass man etwas verstehen konnte. »So, so«, sagt der Polizist. »Da werden Sie also in unserer bescheidenen Dienststelle vom KBI befragt. Ganz schön aufregend, was?« »Nicht für mich«, sagt Danny. »Haben Sie die Frau umgebracht, die man in Gunnell gefunden hat? Nur unter uns natürlich.« »Nein.« »Tja, was sollten Sie sonst sagen?« Der Polizist lacht. Zu seinem Erstaunen lacht Danny mit. »Aber woher wussten Sie, wo sie gelegen hat, wenn Sie es nicht waren?« Danny seufzt. Nachdem er es einmal gesagt hat, kann er es nicht mehr zurücknehmen. Wie Elvis mal bemerkt hat, »It's your baby, you rock it.« »Ich hab's in einem Traum gesehen. Daraufhin bin ich rausgefahren, um nachzusehen, und da war tatsächlich die Leiche.« Er hätte erwartet, dass der Polizist sagt, das sei die lächerlichste Geschichte, die er je gehört habe, aber das ist nicht der Fall. »Na, es gibt schon merkwürdige Sachen«, sagt er. »Kennen Sie Red Bluff? Das liegt etwa 60 Meilen westlich von hier.« »Hab davon gehört, war aber noch nie dort.« »Da war eine alte Dame auf dem Polizeirevier und hat erzählt, sie hätte eine Vision gehabt, wie ein kleiner Junge in einen alten Brunnen fällt. Das war vor 6 Jahren. Oder waren es 8? Und wissen Sie was? Das Kind lag tatsächlich im Brunnen, noch am Leben. Die Story kam überall in den Nachrichten. Sagen Sie den Leuten vom KBI, sie sollen das mal googeln. Red Bluff, Kind im Brunnen. Wird leicht zu finden sein. Obwohl was?« »Bleiben Sie lieber ganz bei Ihrer Geschichte, wenn Sie die Frau wirklich nicht umgebracht haben. Ändern Sie bloß nichts, sonst hat man Sie am Wickel.« »Sie hören sich ganz so an, als wären Sie kein Fan vom KBI.« Der Polizist zuckt mit den Schultern. »Im Grunde sind die Leute da ganz in Ordnung. Normalerweise behandeln sie uns wie Hinterwäldler, aber wenn man ganz ehrlich ist, sind wir das ja auch. Wir sind 6 Leute, die außerhalb der Stadt eine kleine Radarfalle betreiben, und das ist es. Unser Chef hat den beiden gesagt, sie könnten den Pausenraum nehmen, um sie zu befragen. Wenn nötig, nutzen auch wir den für Vernehmungen. Deshalb sind da eine Kamera und ein Mikro installiert.« Er hält vor der Polizeistation, die Tür geht auf und Gelbert in seinem schwarzen Sakko mit den verblichenen Ellbogen tritt heraus. Auf der obersten Treppenstufe bleibt er stehen und blickt herab. »Noch etwas, Mr. Coughlin. Wir kennen Frank Gelbert nur zu gut. Der gibt nie auf. Von der Highway Patrol wird er regelrecht verehrt, die halten ihn für eine verdammte Legende. Schätze mal, der glaubt nicht groß an Träume.« »Das ist mir bereits aufgefallen«, sagt Danny.